Laut Meldungen aus Südkorea haben die südkoreanischen Kriegsfanatiker vor, anlässlich des 67. Jahrestages des Ausbruchs des Koreakrieges ein Theater für die Konfrontation mit der DEVRK zu inszenieren. Am 25. Juni will die 22. Division der südkoreanischen Armee an der Meeresküste im Kreis Gosong, Bezirk Gangwon, mit den Panzerkanonen und Maschinengewehren eine Scharfschussübung gegen die Ziele auf dem Meer durchführen und es sowohl den Bewohnern als auch den jungen Schülern zeigen, ihren Kriegsfanatismus zu demonstrieren. Sie schmieden auch die Ränke dazu, an der Meeresküste verschiedene Kriegsrüstungen und Materialien wie Panzer und Selbstfahrgeschütze und die Fotos vom Koreakrieg auszustellen, um die Bevölkerung zur Auseinandersetzung mit den Landsleuten aufzuhetzen. Außerdem wollen die südkoreanischen Behörden die alten US-Söldner, die am vergangenen Koreakrieg teilnahmen, in Südkorea einladen und fast eine Woche lang ein weiteres Anti-DEVRK-Theater aufführen.